So meint ein Jesuit. Bei Löffler von der Gesellschaft Jesu lesen wir weiter über diesen Sohn Benjamin. Zitat: Es waren gewaltige Kämpfe, welche die Wege der marianischen Kongregationen umdonnerten. Die Häresie, die alte Sturmkolonne der Hölle im ersten Gliede, rannte wieder am wildesten an gegen die heilige Jungfrau. Aus edlem Soldatenblut entsprossen, stieg 1564 die Schar junger Freiwilliger, die Kongregationisten, zur alten Reichsfahne der heiligen Jungfrau. Sie stieß zu alten Regimentern, dem Jesuitenorden, den Segen Jakobs, des Juden, über Benjamin auf dem Haupte tragend. Benjamin, ein reißender Wolf, ist er. Am Morgen seines Lebens schon verzehrt er die Beute, am Abend teilt er die Beute. Das war die Prophetie der Kongregationsgeschichte, deshalb umrauschen kriegerische Klänge auch heute noch den Altar, an dessen Fuße der Kongregationist sich seiner Königin weiht, auf seinen Lippen liegen Eide der Soldaten. Zitat Ende. Jesuit Hugger sagt, Zitat: Die Kongregation ist keine fromme Bruderschaft, sie ist etwas wie ein jederzeit schlagfertiges Kriegsheer. Zitat Ende. Der Jesuitengeneral Acquaviva nennt sie, Zitat: Ein wohlgerüstetes Kriegsheer, das wieder zahlreiche und verwegene Feinde des Heils heranzieht. Zitat Ende. Das sind klare, hochdeutungsvolle jesuitische Eingeständnisse über die Kongregationen, die sich jeder Mensch fest einprägen muss. Der kriegerische Grundcharakter dieser vom Jesuitengeneral eingesetzten frommen, harmlosen Kinder Mariens ist von allen Völkern auf das Ernsteste zu beachten. Der Benjamin, auf dem der Segen Jakobs ruht, der die Beute für den Orden einbringen soll, muss vom Jesuitengeneral richtig vorbereitet und mit Ketzerhass durchtränkt werden, damit er seine Aufgabe als Streiter des Ordens erfüllen kann. Unduldsamer Jesuitengeist liegt in der marianischen Kongregation, Kampf gegen die Ketzerei und Bindung jedes Willens in ihren Mitgliedern und weit darüber hinaus sind ihre ersten Aufgaben. Zitat: Ich verurteile, verwerfe und verdamme alle Ketzereien, welche immer von der Kirche verurteilt, verworfen und verdammt worden sind. Ich will Sorge tragen, dass der wahre katholische Glaube, außerhalb dessen niemand selig werden kann, gehalten, gelehrt und verkündet wird. Zitat Ende. Das sind die Worte, in deren Geist sich der Kongregationist nach Weisung des Jesuitengenerals kämpferisch, namentlich unter den Deutschen, betätigt. Der Jesuit Löffler sagt, Zitat: In Deutschland, dem Schlüssel zur weit gestreckten Schlachtlinie des Gegners, musste die Kerntruppe der Hohen Schirmfrau zu einer welthistorischen Mission kommen. Zitat Ende. Das Aufblühen der marianischen Kongregationen wurde überall vom Jesuitenorden und vom Papste gefördert. Die bisherigen Mitstreiter des Jesuitengenerals stellten sich ganz in den Dienst dieses Gedankens und verbreiteten ihn auch in anderen Kreisen als nur in Jugendlichen, so wie es der Kampf erforderte. Eine Gruppe der Kölner Marianischen Kongregation bestand bereits im Jahre 1576 aus Doktoren der Theologie und des Rechtes, Pfarrern und Kaplänen mehrerer Kirchen, Vorstehern und Leitern verschiedener Klöster. Im römischen Kolleg gab es 1581 bereits 4 Kongregationen. Je mehr Zöglinge dieses Kolleg verließen, um in alle Länder zurückzukehren, desto mehr eifrige Propagandisten für die Bildung marianischer Kongregationen gingen in die Welt. Die Zahl der Kongregationisten wuchs. 13 Jahre nach Entstehen der ersten Kongregation gab es allein schon über 30.000 jugendliche Mitglieder. Am 5.12.1584 erfolgte die Anerkennung der marianischen Kongregation als einer Einrichtung der römischen Kirche und des Jesuitenordens durch Papst Gregor XIII. Die Marianische Kongregation Maria Verkündigung des römischen Kollegs wurde als Prima Primaria, als leitende Stammorganisation anerkannt, der alle marianischen Kongregationen, um als solche anerkannt zu werden, angegliedert, aggregiert werden müssen. Der Prima Primaria wurden selbstverständlich besondere Ablassrechte, die auch Anverwandten zugute kamen, gewährt. Die anderen marianischen Kongregationen werden ihrer erst teilhaftig, nachdem sie an die Prima Primaria angegliedert sind. Der Jesuitengeneral wurde ermächtigt, neue Kongregationen im Anschluss an seine Kirchen und Anstalten einzurichten. Andere Päpste gestatteten bald darauf die Bildung solcher Kongregationen aus Männern und endlich nach langem Widerstreben 1751 auch aus Frauen und Jungfrauen. Diese hatten bis dahin, dank der Jesuiten Verachtung gegen das weibliche Geschlecht, in den Kriegsheeren des Jesuitengenerals nichts zu tun. Jetzt wurden sie für den Jesuitengeneral wertvolle Streiter, auch wenn die Verachtung der Frau weiter jesuitischer Grundsatz ist. Es wuchsen die Kongregationen, namentlich begünstigt durch Papst Benedikt XIV., um die Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem Jesuitenorden und vermehrten wiederum durch ihr Wachstum seinen Einfluss, vor allem in der katholischen Welt. Die Aufhebung des Jesuitenordens 1773 übte auf den Stand der marianischen Kongregationen keinen wesentlichen Einfluss aus, ja die Päpste legten auf ihre weitere Erhaltung größten Wert. Nachdem Pius VII. 1814 den Jesuitenorden wiederhergestellt hatte, gab Leo XII. 1824 dem Jesuitengeneral wieder alle Rechte an die marianischen Kongregationen voll zurück. Den Abschluss ihrer Entwicklung erreichten sie durch Papst Leo XIII. Er war selbst ein Mitglied und als solches dem Jesuitengeneral eidlich verbunden. Er gestattete, dass jeder Diözesanbischof marianische Kongregationen ins Leben rufen könne, die aber der Bestätigung durch den Jesuitengeneral und der Angliederung an die Prima Primaria in Rom bedurften. Zitat: Soll eine marianische Kongregation außerhalb der Kirchen und Häuser des Jesuitenordens errichtet werden, so ist entweder die kanonische Erektion zuerst beim Diözesanbischof nachzusuchen und dann die Aggregation vom General der Gesellschaft Jesu zu erbitten, oder es ist zuerst die Einwilligung des Diözesanbischofs zur Errichtung und Aggregation seitens des genannten Generals zu erlangen und dann diese Errichtung und Aggregation zugleich unter Bezeugung jener bischöflichen Einwilligung bei dem Jesuitengeneral nachzusuchen. Zitat Ende.